4. Von Eppan nach Venedig. An Herrn Dr. Franz Blei in München. Trient, den 10. Mai 1902. Lieber Blei, wir sind, meiner alten Vorliebe für Eppan nachgebend, hierher nicht direkt von Bozen, sondern über Engla gefahren und haben davon nicht allein den Genuss gehabt, die Herrlichkeiten Epperns zu genießen, sondern auch eine zwar nicht automobilmäßige, aber entzückend schöne Straße kennenzulernen, die über Kaltern nach Auer. Der Weg war zum Teil freilich pneumatikmörderisch, und wir haben als vorsichtige Laufhagenreisende hier einen arg zerfetzten Hinterradmantel ersetzt, weil zu befürchten stand, dass er morgen das Zeitliche segnen würde. Aber dafür führte er uns mitten durch die schönsten Strecken dieser in jeder Hinsicht gesegneten Landschaft. Ich weiß nicht, ob es wahr oder bloß eine boshafte Erfindung ist, dass die Ackerbürger Kalterns, die in dem Rufe stehen, des frommen Tirols allerfrömmste Katholiken zu sein, Christus zum Ehrenbürger ihres Ortes ernannt haben. Eine Blasphemie würde aber nicht darin liegen, denn die Schönheit dieses Erdenwinkels ist ein würdiger Rahmen auch für die Gegenwart des Höchsten. Eine Fähre setzte unseren Wagen als erstes Automobil bei Auer über die Etsch. Dann ging es die alte, schöne Etschstraße entlang aus dem deutschen Südtirol ins Welsche, vorbei an der völlig unwahrscheinlich gelegenen uralten Nibelungenfeste Hadernburg und immer zwischen Weingelände durch bis Trient, der ersten Stadt von rein italienischem Charakter. Leider fanden wir das alte Hotel Europa ganz vermodernisiert. Wie es denn überhaupt eine Unart der Italiener zu sein scheint, das schöne Alte ohne Empfindung auszutilgen, wofür sie mit mehr Zuversicht als Geschmack etwas unzulänglich Neues aufrichten. Ein Glück, dass der Dom, dieses schöne alte deutsche Werk, nicht so leicht zu modernisieren ist wie ein Hotel. Die ehrwürdige lombardische Gottesburg steht noch in alter grimmiger Schöne da. Und wir wollen hoffen, dass sie auch noch stehen und bleiben wird, wenn sich die Sehnsucht der Welschtiroler erfüllt und das Trentino als selbstständiges Kronland ersteht. Bassano an der Brenta im Albergo del Mondo, Deutsch zur Weltkugel, 11. Mai 1902. Der Weg durch das Val Sugana und dann über Primolano und Bassano ist nicht bloß der kürzeste, sondern auch wohl der schönste von Trient nach Venedig. Doch muss man freilich auf die drei Perlen der Lombardei verzichten, Verona, Vicenza, Padua. Wir beschlossen diesen Verzicht, weil uns das Sugana-Tal und dann Bassano, die wenig besuchte Brenta-Stadt, lockten, in der die Malerfamilie der da Pontes geblüht hat. Denn je weiter hinein man ins Welsche kommt, umso lebhafter wird uns Deutschen ja die Sehnsucht nach Kunst. Wir fuhren beim schönsten Wetter ab und erfreuten uns bis hinter Levico dieser Wettergunst inmitten einer Landschaft von großartiger, zuweilen wilder Schönheit. Dann fing es zu regnen an. Und als wir von Primolano die italienische Grenze überschritten hatten, gab es einen recht kalten Platzregen, in dem sich die hier beginnenden Olivenhaine etwas deplatziert ausnahmen. Die Landschaft wirkte grau in grau. Und die hässlichen, verwahrlosten Häuser, gleichfalls aus grauem, unbeworfenem Stein, taten das ihrige hinzu, diesen Eindruck von Düsterheit zu erhöhen. In der Sonne mag auch dies wohl fröhlicher aussehen, doch wird immer etwas Starres und Ödes übrig bleiben. Vornehmlich deswegen, weil ja die Äcker, Wiesen, Weinleiten, die das ziemlich steile jenseitige Ufer der Brenta einnehmen, von großen grauen Steinwällen umgeben sind. Kurz vor Bassano aber ändert sich der Anblick der Landschaft vollständig. Es zeigt sich ein grünes, welliges, weites Gelände von durchaus heiterem Charakter, dem nur die altersgrauen Umwallungstürme Bassanos eine strengere Note verleihen. Im alten Gasthof zur Weltkugel fanden wir uns wohl geborgen. Und wir unternahmen bald einen Rundgang durch die merkwürdige Stadt, um die in alter und neuer Zeit viel gekämpft worden ist. Das Schönste an ihr ist der Blick von der Brenta-Brücke, die leider nicht mehr die alte schöne Form hat, die im Jahre 1813 von den Franzosen zerstört worden ist. Das Museo Civico ist in der Tat sehenswert. Uns fiel besonders ein mit David da Travigi gezeichnetes Marienbild auf, das die ganze Lieblichkeit der Primitiven hat. Und ein heiliger Martin von Jakob da Ponte, ein Werk von ganz monumentaler Kraft in Form und Farbe. Auch die Pietà desselben Meisters ist ein schönes Stück. Die Dapontes sind überhaupt alle ausgezeichnet vertreten. Ob das dem Giorgione zugeschriebene Bild der Kreuztragung wirklich den Zorzi da Castelfranco zum Urheber hat, mögen Berufenere entscheiden. Sicher ist, dass der wunderbare Kopf einer Blondine rechts darauf von einem Meister ersten Ranges geschaffen worden ist. Ein zweifellos echter und sehr kennzeichnender Salvator Rosa ist die Grabschaufelung der Trappisten. Das Bild, steinalte Trappistenmönche, die sich um Mitternacht ihre Gräber schaufeln, wirkt wie eine Callot-Hoffmannsche Fantasie. Ein schöner, etwas süßlicher Johannes der Täufer im Knabenalter ist dem Guido Reni zugeschrieben. Würde das Bild in einer großen Galerie und von einem Kunstgeheimrat als echt nachgewiesen sein, so würde es der Vervielfältigung auf Ansichtskarten nicht entgehen. Für junge Kunstgelehrte, die erst noch Geheimräte werden wollen, ist hier noch allerlei zu suchen und wohl auch zu finden, denn es gibt nicht bloß Bilder, sondern auch Archive. Bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung zum Thema der Kunstgelehrsamkeit. Welchen Zweck haben in unseren Reisebüchern die kritischen Zensuren und kunsthistorischen Fachsimpeleien, mit denen die hervorragenden Kunstwerke bedacht werden? Würde nicht für die freilich vielen, die nicht sehen können, der einfache Hinweis auf die Stücke genügen, die man gesehen haben muss? Muss uns der Schulmeisterbackel wirklich überall hin begleiten? Wer studieren will, dem sagen diese kritischen Verdikte en passant gar nichts. Der wird sich an die wirklichen Handbücher halten. Wer aber genießen will, den stört diese am unrechten Ort produzierte vordringliche Gelehrtuerei. Und bei den meisten hat sie leider sich selber zur Folge. Das höchst leere Gerede von tiefgründigem Anschein, anstatt stiller und bescheidener Hingabe an die Werke. Venedig, den 12. Mai 1902. Die Fahrt von Bassano nach Mestre, dem Automobilhafen Venedigs, ist der schönen glatten Straßen wegen eine wahre Laufwagenlust. Dazu ein heiteres, reiches Gelände ringsum, interessante alte Ortschaften, stattliche Landedelsitze, eine liebenswürdige Bevölkerung, die sich nicht genug tun kann in fröhlichen Zurufen, und alles Zuggetier, Pferdesel, Maulesel, durchaus auf der Höhe der Modernität, will sagen, ruhig vorbeitrabend, ohne zu scheuen. Was könnte man mehr wünschen, wenn man im Laufwagen reist? Vielleicht etwas besseres Wetter. Denn die Sonne gab sich zwar Mühe, herauszukommen, aber es gelang ihr schlecht. Die Wolken wurden ihre Herr, wenngleich sie uns mit Regen verschonten. Trotzdem sind wir auch diesem Tage dankbar, dem ersten, der uns ganz auf italienischem Boden beschieden war. Dieses Italien hat zwar noch wenig von dem, was man sich gemeinhin unter italienischer Landschaft vorstellt. Es wirkt auf den ersten Blick gar nicht südlich. Aber es ist, sieht man genauer hin, doch eine Landschaft, die sich von der unseren wesentlich unterscheidet. Das weithin gestreckte deutsche Feld, die großen Wiesenflächen von Wald begrenzt oder unterbrochen, fehlen gänzlich. Alles Feld wie Wiese oder Weingarten ist mit Bäumen durchsetzt, darunter viele Maulbeerbäume, wogegen der eigentliche Wald gänzlich fehlt. Die Straßen entlang ziehen sich häufig breite, buschig eingeschlossene Wasserläufe, die sich sehr viel lustiger ausnehmen als unsere Straßengräben. Die Herrenhäuser liegen häufiger als bei uns an der Landstraße und fallen uns durch die geringe Höhe auf, wofür sie sich weitflügelig ausdehnen. Oft sieht man alte Statuen, und die Häuser gewinnen ein freies, luftiges Aussehen durch Säulenhallen. Es muss sich sehr angenehm in ihnen hausen lassen, und man bedarf keiner großen Fantasie, um sich vorzustellen, wie prächtig bunt sich das Leben hier in den Zeiten abgespielt haben mag, als sie noch die Lustsitze der Edlen von Venedig waren. Die Bevölkerung macht einen durchaus sympathischen Eindruck. Die Leute haben anscheinend ein fröhliches Lebensbehagen und lachen gern. Der Anblick unseres Wagens riss alt und jung zu lauten Äußerungen der Bewunderung hin. Evviva und Buon Viaggio ruft es vor und hinter uns, und wenn meine Frau sie als Landsmännin anspricht, so erhält sie ausgiebig und aufs freundlichste Antwort. Sogar die Kutscher benehmen sich huldreich. Macht mal ein Pferd oder Esel Miene zu stutzen, so erfolgt keineswegs ein wildes Drohen oder Donnerwettern, sondern der Mann auf dem Bock zieht einfach die Zügel fest an und lacht uns die Versicherung entgegen. Nur keine Angst, es geht schon. So war es trotz des zweifelhaften Wetters eine angenehme Fahrt, an die wir immer mit Vergnügen zurückdenken werden. Sie führte uns durch den Geburtsort des Giorgione, Castelfranco. Nachdem der Meister in alten Rechnungen des Staates Venedig Zorzi da Castelfranco genannt wird, was etwa so viel wie Jörgel bedeutet hat. Das Denkmal, das sie ihm errichtet haben, ist leider eines von den modernen Bildhauerwerken, die mehr an Zuckerbäckerei als an plastische Kunst erinnern. Und das fällt umso fataler in einem Orte auf, der, wie Castelfranco, noch manche Spuren einer künstlerischen Vergangenheit aufweist. Mestre erschien uns nicht sehr reizend. Und wir waren froh, als wir dank der Aufmerksamkeit des Herrn Carlo Glöckner, der für Italien die Vertretung der Adler-Fahrradwerke hat, unseren Wagen sogleich an einem sicheren Ort einstellen und sofort nach Venedig reisen konnten. Zum ersten Mal auf unserer Reise mit der Eisenbahn. Wir sind hier im Grand Hotel abgestiegen, haben aber sofort beschlossen, schon morgen wieder auszuziehen. Diese Engländerfalle ist für empfindsame Reisende nicht die rechte Herberge. Dass sie teuer ist, möchte noch hingehen, wenn sie gleichzeitig gemütlich und komfortabel wäre. Aber sie ist geradezu ein abschreckendes Beispiel für die Art moderner Gasthöfe, die ein rein industrielles Gepräge tragen und denen alles das fehlt, was der Deutsche von einem Gasthof verlangt. Ruhe, Bequemlichkeit, aufmerksame Bedienung. Der Engländer und vornehmlich der Amerikaner vom Durchschnitt scheint Anforderungen anderer Art zu stellen. Er scheint auch Vergnügen an Veranstaltungen zu finden, deren eine zum Beispiel das Tingeltangel auf dem Kanal Grande ist, das sich hier allabendlich vor dem Grand Hotel etabliert und zweifellos eine Spekulation der Hotelleitung ist. Es ist eine abscheuliche Travestie auf die frühere Sitte der Gondelständchen, in so vergröberter Form, dass jeder Mensch von Empfindung davon beleidigt werden muss. In einer mit Lampions beleuchteten Barke sitzt eine Bande von Gitarrenrupfern und Sängern, die von 8 bis 12 Uhr abends einen schrecklichen Spektakel verüben, indem sie ein endloses Programm von allerlei Musik herunterleiern. Und dies auf dem Kanal Grande, dessen Seele die Ruhe ist. Unsere angelsächsischen Vettern sitzen mit ihren Damen auf der Hotelterrasse und applaudieren dazu, als wären sie im Londoner Empire Theater. Sie halten diese Komödie vermutlich für etwas sehr Venezianisches, während die Venezianer über diesen Unfug außer sich sind. In den kleineren Kanälen kann man zuweilen noch das echte Vorbild dieser Veranstaltung sehen. So trafen wir eine Barke mit jungen Wäscherinnen an, in deren Mitte eine gedeckte Tafel mit Wein stand und aus der ein einfaches Volkslied ungekünstelt klang. Es war reizend und ließ uns den Lärm der Trinkgeldheuler schnell vergessen.